1. Der Prophet beklagt sein Lage, die eine abgeerntete Obst oder Weinlies gleicht, bei der kein Frucht mehr zum Essen übrig sind, nicht einmal ein Fruchtfeige, die sich gewünscht hat. 2. Die from men und aufrichtigen Menschen sind aus dem Land verschwunden, denn niemand unter den Menschen ist mehr redlich, statt dessen lauen all auf blutige Taten und Stellen einander fallen. 3. Eierhan sind beret, das Bos eifrig zu tun, der Herrscher fordert Bestechung, der Richter fault erteil gegen Bezahlung, und der Machtige Orsa defend sein Bosenwunsch, wo dech sie gemeinsam ein Netz der Corruption spinnen. 4. Selts der Best unter ihnen ist wie ein Dornbusch, und der Retschaffenste ist schlimmer als ein Dornenheck. Dr. Tag, den Dane Profiten angekundigt haben, der Tag Dane Bestrafung, Nazich, und Downward SI Gross Bestürzung erfassen. 5. Vertraut nicht mehr auf Freund und Verlustuke nicht auf Vertraut, hütet ihr Wort sogar vor der Person, die ukum nachsten State. 6. Denn der Sohn intert seinen Vater, die Tochter lent sich gegen ihr Mutter auf und die Schwiegertochter gegen ihr Schwiegermutter, somit wer denn die Feinde eins Menschen sein eigenen Horstgenossen. 7. Ich jedoch Word auf den Herrn blicken und geduldig auf Gott, meinen Retter, war 10, denn ich bin zuversichtlich, dass mein Gott mich erhören Word. 8. Freu dich nicht über mein Unglück, mein Feindin. Denn obwohl ich gefallen bin, Word ich wieder aufs 10, und selbst wenn ich in der Finsterne sitze, ist der Herr mein Licht. 9. ICH were den Zorn des Herrn Ertrigen, DAICH gegen in gesundigt habe, BIS sich meine Sache nimmt und mir gerechtig keep widerfahren last. A word ming INS licht führen, und ICH word mich in seiner gerechtig keep erfreuen. 10. Mein Feindin word die sehen und mit Schande bedeckt sein, SIE, die mich jetzt fragt, wo ist nun der Herr, den Gott, mein Organ werden ihren Untergang erleben und sie Word y Strassenkarte zu treten werden. 11. Es Word ein Tag kommen, und dem den Mauern wieder aufgebaut werden, und diesem Tag werden sich den Grenzen wieder ausdehnen. 12. Und jenem Tag werden Menschen von Assyrien bis Ägypten und vom Euphratstrom bis zu den entferntesten Meeren und Bergen zu dir kommen. 13. Denich word die Erde wedgen de Taten ihre Bewohner zur Wust werden, als direct consequence ihres Handelns. 14. Wei Dane Vok mit Danem Hurtenstab, die Schaf deines Igentums, die in mitten Fruchtbearer Felder einsam in der Wildnis leben. Lass sie in Basin und Gilead weiden, so why in den Tagen der Vorzeit. 15. Zeis ihnen Wunder, so why du es gethenest, als du sie aus Ägypten geförtest. 16. Die Nationen werden die sehen und trotz all ihrer Macht beschamt sein, sie werden ihr Hand auf den Mund legen und ihr Ohren werden taub werden. 17. Sie werden staub lecken y Schlangen, y Jean, die auf dem Boden kriechen, sitten werden sie aus ihren Verstecken kommen, angstvoll auf den Herrn unsiren Gott, blicken und sich vor ihm fürchten. 18. Wer ist ein Gott y du, de die Sunday des Uberesti Saints Erbis vergibtund I ubertretungen ubersiet, der nicht für immer im Zorn verhart, sundern sich daran erfreut, nade zu erweisen. 19. A word sich ernut unser erbarmen und unseer should niederschlagen. J.A. Du wirst al unseer sunden in die Tiefen des Meers werfen. 20. Du wirst Jacob Dane Trui und Abraham Dane Nade Erweisen, why du is unsiren vatten vor langer Zeit zu schworenest.